Bitte Text. schön. Okay, alles klar. Hallo, ich bin die Assistentärztin auf dieser Station und würde gerne das Aufnahmegespräch mit Ihnen führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, sehr gerne. Bevor Sie mir über Ihre Beschwerden erzählen, würde Moment. ich gerne ein paar allgemeine Fragen stellen. Bitte. Sollen wir eine Pause machen, oder? Alles gut, können weitermachen. Wie heißen Sie? Mein Name ist Sabine Peters. Sabine? Sabine Sabine? E. Amen. Ja, Sabine. Das ist ein typisch deutscher Mädchenname, Sabine. Ja, Sabine. Nachname? Peters. Peter. Peter Wie S. Peter. Amen. Richtig, genau. Okay. Wann sind Sie genau geboren? Ich bin geboren am 25. Mai 1974. Was ist denn Mai? Ja, 74. 74. Wie alt sind Sie, Frau Peters? Ich bin 47 Jahre alt. 47 Jahre alt. Können Sie mir bitte verraten, wie groß Sie sind und wie viel Sie wiegen? Ich bin 1,72 groß. 72. Ja. Und Und 82 Kilogramm schwer. 82 Kilogramm schwer. Okay. Frau Peters, was kann ich für Sie tun? Was für Sie uns? Also, Frau Doktor, es ist so, ich habe hier Schmerzen. So, da habe ich Schmerzen. Brennt Unter wie Feuer. wie Feuer, brennt wie Feuer. Sind die Schmerzen unter den Rippen, im Oberbauch? Hier. Okay. Brennt wie Feuer, sagen Sie. Seit wann haben Sie diese Schmerzen? Es hat gestern Abend angefangen zu blühen. Ich muss meine. Es hat gestern Abend hat's angefangen und es ist mehr geworden und es hört nicht auf und das tut weh, das ist nicht schön. Können Sie mir bitte die Schmerzen genauer beschreiben? Sind sie stechend, Es drückend, brennt. Brennende Schmerzen. krampfartig? Brennt. Sind die immer da oder gehen sie auch wieder weg? Also ich habe das vorher immer wieder mal ein bisschen gehabt, aber seit gestern Abend geht das nicht mehr weg. Geht das nicht mehr weg? Und ich Okay. habe das Gefühl, das wird eher mehr, als dass es weggeht. Sie nehmen ständig zu, haben Sie gesagt. Nicht ständig zu, aber ich habe das Gefühl, dass es eher mehr wird als weniger. Okay. Können Sie mir bitte sagen, wie stark Ihre Schmerzen sind auf einer Skala von 1 bis 10? Was bedeutet eine Skala von 1 bis 10? Wobei 1 sehr leicht und 10 sehr stark Schmerzen sind. Zehn. 10? Okay, 10. Haben Sie momentan auch so stark Schmerzen? Momentan? Ja, habe ich. Okay. Brauchen Sie ein Schmerzmittel? Soll ich Ja, Ihnen ein? das wäre nicht schlecht. Ja, bitte. Okay. Dann, wir müssen ein bisschen unterbrechen, weil ich werde Anfang legen und ich werde diese Schmerzmittel über die Vene geben. Okay? Danke. Haben Sie Allergien? Nein, ich habe Haben keine Sie Allergien. keine Allergien, keine Medikamente Allergie? Nein, Okay. keine Allergien. Okay, dann ich gebe Ihnen Novamin. Okay, Novaminsulfon über die Vene. Okay. Okay. Wie fühlen Sie sich jetzt? Fühlen Sie sich noch ein bisschen besser? Ist es schon, wie lange ist es her, dass ich das Schmerzmittel gekriegt habe? Ja, jetzt. Ja, Also nur ein wenig besser. nur ein wenig besser. Nur ein wenig besser. Okay. wie versuchen unser Gespräch zu Ende führen. Wenn Sie nicht ertragen können, sagen mir Bescheid bitte, okay? Sagen Sie mir Bescheid bitte. Sagen Sie mir Bescheid bitte. Ja, über Ihre Beschwerden. Sind die Schmerzen langsam oder plötzlich begonnen? Das weiß ich nicht. Ich bin aufgewacht mit Schmerzen. Ich hatte mich schon hingelegt. Ich habe mich schon unwohl gefühlt, als ich ins Bett gegangen bin. Und dann bin ich mit Schmerzen aufgewacht. Gestern Morgen. Gestern Abend. Nacht. Gestern Abend. In der Nacht haben Sie mit der Schmerzen aufgewacht. Okay. Strahlen die Schmerzen irgendwo aus? Ich weiß es nicht. Die sind so stark da. Vielleicht ein bisschen so nach oben. So. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Strahlen in Ihrem Brustbein zum Beispiel? Ich weiß es nicht. Vielleicht ein bisschen. Okay. Hätten Sie früher ähnliche Beschwerden? Bitte? Nein. Bitte. Hallo? Ja, hallo. Hören Sie mich? Allah Allah, niye böyle oldu şimdi? Anlamıyorum ya. Duyuyor mu? Alles klar. Nein, ich habe diese Woche schon mal immer wieder so ein bisschen gehabt. Ne? Das ist dann wieder ganz schnell weggegangen. Und dann habe ich so Wasser getrunken, kaltes Wasser. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, es wird besser. Und heute Nacht war es dann ganz schrecklich. Ich bin aufgewacht, ich habe geschwitzt, ich hatte so starke Schmerzen. Und das ist nicht besser geworden. Okay, nicht besser geworden. Frau Peter, ist Ihnen aufgefallen, dass es eine bestimmte Auslöser für diese Schmerzen gibt? Ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Das ist mir nicht aufgefallen. Das tut mir leid. Okay. Oder ist es auch Ihnen aufgefallen, dass etwas Ihre Schmerzen lindert oder verstärkt? Das erste, zweite Mal ist es ja von selbst ganz schnell wieder weggegangen. Und jetzt geht es nicht weg. Ich weiß es nicht. Erste Mal war letzte Woche, haben Sie gesagt. Ja, diese Woche, ja genau, letzte Woche. Heute ist Montag, letzte Woche, genau. Vor Donnerstag, Freitag hatte ich das und seit gestern Abend hört das nicht mehr auf. Donnerstag, vor 4 Tagen, das heißt. Genau. Okay. Haben Sie Schmerzmittel eingenommen? Nein, das erste, zweite Mal ist es ja ganz schnell weggegangen. Und jetzt, weil es so stark ist, bin ich ins Krankenhaus gekommen. Okay. Ja. Ich habe Fragen über Ihren allgemeinen Zustand. Haben Sie Fieber? Nein, Sie können ja mal meine Temperatur messen, nicht, dass ich wüsste. Sie fühlen sich nicht fiebrig, okay. Wie ist Ihr Appetit in letzter Zeit? An meinem Appetit war nichts. Jetzt ist natürlich schlecht, weil ich jetzt Schmerzen habe, aber normalerweise am Appetit ist gut. Ja, haben Sie in letzter Zeit abgenommen oder zugenommen? Nein, gleich. Nein. Okay. Hatten Sie, ja, Sie haben mir gesagt, dass Sie Schüttelfrost haben, Nachtschweiß haben, hatten. Ja, richtig? Schüttelfrost okay. Habe ich nicht gesagt. Haben Sie nicht? Nein, ich habe nur gesagt, dass ich sehr stark geschwitzt habe, als ich aufgewacht habe. Geschwitzt, okay. Ich hatte so starke Schmerzen und ich habe geschwitzt. Okay. Haben Sie Ihr Bewusstsein verloren oder ohnmächtig geworden? Nein. Wie sieht es aus mit Ihren Verdauung? Meine Verdauung? Haben Sie Übelkeit, Erbrechen oder Sodbrennen? Das ist doch Sodbrennen, oder? Was ich habe, es brennt da. Ist das nicht Sodbrennen? Kann ich sein. Ich weiß nicht, ist das Sodbrennen? Noch nicht. Ich habe Übelkeit ein bisschen, ja. Mir ist schlecht. Haben Sie erbrochen? Erbrochen habe ich nicht, aber mir ist schlecht. Okay. Ist es Ihnen aufgefallen, dass es eine Veränderung bei Ihrem Wasserlassen oder Stuhlgang gibt? Nicht, dass ich wüsste. Die Farbe, Konsistenz. Also ist mein Stuhlgang ist, ich habe nicht immer jeden Tag, aber jeden zweiten Tag spätestens habe ich Stuhlgang und mein Stuhlgang war normal braun. Okay. Und ich hatte keinen Durchfall. Wasserlassen ist normal, Urin ist normal, Stuhlgang ist normal. Mir ist nichts aufgefallen. Okay. Frau Peters, lassen Sie uns über Ihre Vorgeschichte besprechen. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Was meinen Sie mit chronischen Erkrankungen? Wie Zuckerkrankheit, Bluthochdruck. Ja, Zuckerkrankheit habe ich. Ich hab seit meiner Kindheit Diabetes. Ich habe einen, ich glaube Typ 1, ne? Sie nennt sich das. Ich habe Typ 1 Diabetes, ich spritze Insulin. Und ich habe hohes Cholesterin, hat der Arzt gesagt. Dann nehme ich ein Medikament. Und zwar nehme ich, wie heißt das jetzt? Ach, ich glaube Simvastatin. Simvastatin, wie viel? 20 vielleicht. Ich glaube 20. Okay. Noch ein Medikament, was mit E anfängt, auch für meine Fette. Mit Ezetimib vielleicht, Ezetimib, 10 Milligramm, auch für meine Blutfette. Ihre Blutfette? Das sagt Blutfette. Man so, ne? Blutfette sagt man, das heißt Cholesterin, Triglyceride, beides, ne? Man sagt Blutfette. Können Sie das Medikament noch einmal sagen? Ezetimib, glaube ich, heißt das. Ezetimib. Okay. 10 Milligramm. Seit 10 Milligramm. Seit wann haben Sie diese Blutfettwerte, diese Hochblutfettwerte? Ach, das macht mein Diabetologe regelmäßig. Das habe ich schon seit 10 Jahren. Das seit schon 10 Jahren. Wie sieht es aus mit Ihren Blutzuckerwerten? Also die Blutzuckerwerte, mein Diabetologe ist zufrieden. Gut. Er hat gesagt, der Langzeitzuckerwert ist gut eingestellt. Langzeitzucker. Hämoglobin A1C, wissen Sie? Genau. Ich weiß es nicht, das war so zwischen 6 und 7. Er hat gesagt, das ist gut. Gut, ja. Ja. Haben Sie Insulinpumpe oder spritzen Sie Insulin? Ich habe ein ganz freies Schema, ein intensiviertes Insulinschema nennt sich das. Ich spritze immer selber, je nachdem, wie der Zucker ist. Das klappt ganz gut. Und dann habe ich hier noch mein Frilibre am Arm und darüber messe ich immer meinen Zucker. Das ist ein Blutzucker. Haben Sie? Entschuldigung, ich konnte nicht. Free Libre. Das ist so, das ist wie ein Knopf. Das macht man an den Oberarm dran. Das ist wie ein Knopf. An der unten ist eine Nadel. Und das steckt man in die Haut rein und klebt es fest. Und das kann man dann, wie viel ist das mit den 10 Tagen? Wie lange bleibt das dann? 14 Tage? Ja, 14 Tage lang kann man das dran lassen. Und dann muss man nicht mehr pieksen. Man hält einfach nur noch das Gerät da drauf und dann zeigt er den Zucker an. Also ich habe ein Frilibre, und darüber messe ich dann. Wann haben Sie Ihre Zucker zum letzten Mal gemessen? Mein Zucker? Ja. Ich messe den ganz oft. Abend? Heute Abend? Quatsch. Am Abend habe ich es gemessen, heute Morgen habe ich es gemessen. Wir haben jetzt schon Mittag. Ich habe es heute Mittag schon gemessen. Ich messe das ganz regelmäßig. Ich messe das vor dem Essen, ich messe das nach dem Essen. Ich muss ja nur das Gerät drüber halten. Das geht ganz schnell. Ja, ich würde gerne nur fragen, ob es in Ordnung ist. Ihre letzte Werte, war das in Ordnung? Ja, der letzte Wert war bei 170. Ja, 170, okay, danke. Ja, sind Sie schon einmal operiert worden? Meine Mandeln sind raus in meiner Kindheit. Mhm. Dann hatte ich einen Kaiserschnitt ich habe ein Kind, bei meiner Geburt hatte ich einen Kaiserschnitt. Dann bin ich, das war's. Nö, die zwei Operationen. Vor wie vielen Jahren war das Kaiserschnitt? 15. 15 Jahre, okay. Waren die Operationen komplikationslos? Ja, war komplikationslos. Mhm. Frau Peters, sind bei Ihnen Allergien bekannt, habe ich gefragt. Sie haben Nein gesagt. Mhm. Gegen Lebensmittel oder andere? Sie haben keine. Ich habe eine, ich habe so eine leichte Laktoseintoleranz. Mhm. Aber gegen Medikamente habe ich keine Allergien. Nehmen Sie etwas dagegen für Ihre Laktoseintoleranz? Gegen Ihre Laktoseintoleranz? Nein, ich nehme nichts. Laktosetabletten. Nein, ich vermeide einfach nur laktosehaltige Lebensmittel. Ich okay. nehme nichts. Mhm. Mhm. Sind Sie vollständig geimpft, auch gegen Corona? Ja, ich bin geimpft und geboostert. Gut. Aha. Frau Peters, ich benötige ein paar Informationen über Ihre Gewohnheiten. Rauchen Sie? Ja. Wie viel Zigarette am Tag? Zwei Packungen. Zwei Packungen. Mhm. Seit wann rauchen Sie zwei Packungen am Tag? 20 Jahre. Seit 20 Jahren. Mhm. Haben Sie Husten? Husten? Husten? Mhm. Oder nein. Morgenhusten? Morgens ein bisschen Schleim so, aber sonst also einen richtigen Husten habe ich nicht, nein. Okay. Haben Sie irgendwann mal probiert darauf zu verzichten? Oder auf das Rauchen zu verzichten? Mhm. Auf das Nikotin zu verzichten oder darauf zu verzichten? Haben Sie irgendwann mal probiert, darauf zu verzichten? Irgendwann mal probiert. Nein, ich denke auch nicht daran. Mhm. Okay. Sie wissen ja, aber Sie müssen das ein bisschen nachlassen. Reduzieren oder aufhören? Reduzieren. Ja, geht nicht. Ich will nicht. Ich möchte auch gar nicht. Warum sollte ich? Okay, darüber können wir später besprechen. Trinken Sie Alkohol? Nein. Das können wir später besprechen, oder? Darüber können wir später reden. Darüber können wir später besprechen? No. Geht nicht. Okay, danke. Ja, darüber können wir später reden. Sag mal. Aha. Ja, sag mal. Okay. Ja, sag mal. Darüber können wir später reden. Genau, oder wir können das später besprechen. Mhm. Okay, danke. Mhm. Wir können das später besprechen. Darüber können wir später reden. Okay. Mhm. Trinken Sie Alkohol? Nein. Nein. Bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Das ist eine Routinefrage. Mhm. Haben Sie Kontakt mit den Drogen? Drogen? Nein. Ich rauche sehr viel, aber ich nehme keine Drogen. Glauben Sie mir, Frau Doktor. Wirklich, ich schwöre es Ihnen, ich nehme keine Drogen. Ja, okay. Ich glaube. Frau Peters, Sie haben ein Kind, Tochter ja. oder Sohn? Ich habe eine Tochter. Eine Tochter. Sind Sie verheiratet? Ja. Mhm. Was machen Sie beruflich? Ich bin Friseurin. Friseurin? Ja. Gibt es irgendwas an Ihrem Arbeitsplatz, das Sie belasten? Naja, auf jeden Fall. Materiell, finanziell läuft es natürlich nicht so gut wegen Covid. Mal ist es geöffnet, mal nicht geöffnet. Wir haben schon finanziell sehr, sehr große Probleme gehabt jetzt. Mhm. Das stresst mich natürlich extrem. Mhm. Wir sind gleich fertig. Mhm. Gibt es in Ihrer Familie wichtige Krankheiten, von denen ich wissen sollte? Zum Beispiel Krebskrankheit, Bluthochdruck. Meine Mutter ist in einem Herzinfarkt gestorben. Mhm. Mein Onkel hatte einen Herzinfarkt. Mhm. Mhm. Das war's. Onkel. Lebt Ihr Onkel noch? Mhm. Ihr Vater, ist er gesund? Er ist gesund und er ist am Leben. Mhm. Hat er chronische Krankheiten? Der hat ein Glaukom und einen Bluthochdruck. Glaukom. Mhm. Wie alt war Ihre Mutter, wann sie gestorben ist? Am Herzinfarkt? 60. Ja, 60. Mhm. Ja, sie war relativ jung. Okay. Frau Peters, ich bin fertig mit meinen Fragen. Haben Sie noch Fragen an mich oder wollen Sie etwas hinzufügen? Nein, ich möchte einfach nur wissen, was ich habe. Ich will keine Schmerzen mehr. Ja. Ich würde gerne Sie zuerst körperlich untersuchen. Mhm. Danach werde ich Ihnen ein paar Untersuchungen durchführen. Mhm. Ich werde Blut abnehmen und Bruströntgenfilm machen. Ja. Ein Röntgenfilm nicht, sondern einen Röntgen-Thorax veranlassen. Ein Röntgen-Thorax veranlassen. Mhm. Und ich würde bei Ihnen ein Bauch-Ultraschall durchführen. Oder man kann sagen, ich lasse bei Ihnen noch einen Röntgen-Thorax oder ich lasse bei Ihnen noch ein Röntgen der Lunge durchführen oder ich veranlasse noch ein Röntgen der Lunge, ich veranlasse noch ein Röntgen-Thorax, ich lasse noch einen Röntgen-Thorax durchführen. So, sowas. Okay. Aber nicht ich mache. Röntgen-Thorax veranlassen, okay. Mhm. Mhm. Durchführen lassen oder veranlassen. Okay. Mhm. Dann, sobald die Befunde vorliegen, können wir wieder besprechen, welche Diagnose Sie haben. Mhm. Alles klar, okay. Mhm. Okay, nehmen Sie Platz bitte in Wartezimmer. Ich komme in 5 Minuten. Und ich werde Sie untersuchen. Ich bin ja nicht im Wartezimmer. Ich bin in der Notaufnahme im Bett. Ich bleibe im Bett. Ja, okay. Mhm. Ich komme zurück zu Ihnen in 5 Minuten und ich werde Sie untersuchen. Minuten, nicht Minuten. Minuten. Minuten. Mhm. Ich komme zu Ihnen in 5 Minuten und ich werde Sie körperlich untersuchen. Alles klar, ich warte auf Sie, Frau Doktor. Okay, bis gleich. Ich kann fragen, mhm. Für die Differentialdiagnostik möchte ich Ihnen wieder fragen, mhm. Haben Sie einen regelmäßigen Menstruationszyklus? Ja. Ja? Mhm. Haben Sie oft Herzklopfen, Stolpern oder Rasen nach körperlicher Belastung oder auch in Ruhe? Das ist mir nicht aufgefallen, aber es ist, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich die letzten zwei Mal, einmal bei der Gartenarbeit, das aufgetreten ist und das andere Mal, da habe ich gestaubsaugt. Wie viele Minuten angedauert diese? Das weiß ich nicht. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Das kam, dann habe ich aufgehört, dann habe ich mich hingesetzt und dann ist das langsam weggegangen. Also ich habe nicht auf die Uhr geguckt. 10 Minuten vielleicht. Ist Luftnot auch getreten? Nein, Luftnot habe ich nicht gehabt. Sind die Schmerzen abhängig davon, ob sie stehen, sitzen oder liegen? Ich weiß es nicht. Ich habe es ja nur zweimal gehabt und das war ganz kurz. Das ist ja ganz kurz und dann kam es und ging es wieder. Vielen Dank. Mhm. Können Sie flach liegen, ohne Atemnot zu bekommen? Ja, kann ich. Okay. Und ist Ihnen ein Zusammenhang zwischen Nahrungsaufnahme und Schmerzen aufgefallen? Nein. Nein. Haben Sie saures Aufstoßen? Nein. Aber ich habe Sodbrennen. Ich habe hier Sodbrennen. Sie haben gesagt, Sodbrennen, aber Aufstoßen gibt oder nicht? Nein, nicht? Ich habe kein Aufstoßen. Aber ich habe Sodbrennen, aber ich habe kein Aufstoßen. Pyrosis da? Bitte? Sodbrennen gleich lateinisch Pyrosis. Was ist Pyrosis? Ich verstehe das nicht. Ja. Haben Sie Erbrechen? Erbrechen habe ich nicht. Ich habe nicht erbrochen, aber ich habe Übelkeit. Die ist ganz schön schlecht. Ja, ich musste Sie an den Monitor anschließen. Ja, müssen Sie mich, warum? Ja. Ja, ich würde gerne Ihre Vitalzeichen überprüfen. Mhm, okay. Ist es so schlimm? Ja. Wie überprüfen, wie kontrollieren, okay? Okay. Strahlen Sie Ihre Schmerzen an andere Körperteile aus? Das hat die Frau Doktor ja auch schon gefragt. Das strahlt nicht aus, aber ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen, so, aber ich bin mir nicht sicher. So. So. Well, bitte schön. Okay. Ich frage die Patienten dann immer, die Patienten verstehen das nicht, wenn man denen sagt, ist das ein lokaler Schmerz oder ist das ein großflächig? Ich sage dann immer, können Sie mit dem Finger drauf zeigen, wo der Schmerz ist? Ist das ein punktueller Schmerz? Ne? Das ist so. Ja, das ist genau hier, sagen die dann ach, okay, sage ich, ist nicht schlimm. Oder ich frage dann, ist es großflächig? Ist das so, großflächig? Diffus verstehen die nicht, das Wort. Das Wort diffus verstehen die nicht. Ich sage dann immer, ist das großflächig so? Zeigen Sie mal mit der Hand drauf. Ich sage immer, zeigen Sie mal bitte mit der Hand drauf. Und dann machen die immer, wenn die so machen, so, ne, dann. Und dann sage ich immer, ist das ein tiefer Schmerz oder kann ich den Schmerz auslösen? Dann nehme ich den Finger und mache so. Kann ich den auslösen? Dann sagt er, nein, ne, kann man nicht auslösen. Oder ich sage dann immer bei jedem Patienten, atmen Sie mal tief ein, ausatmen, kann man das auslösen, wird der Schmerz mehr? Ja, jetzt wird es mehr oder zum Beispiel. Oder ich sage immer, Arm mal bewegen, Arm hoch, Arm runter, rumdrehen, so rum mache ich immer. Tut's weh? Ja, jetzt tut's weh. Und so nicht? Nein, so nicht. Dann, ne, dann weiß man, dass man das auslösen kann, den Schmerz. Also zum Auslösen lasse ich immer einmal ein- und ausatmen. Ich drücke immer einmal drauf und ich lasse die mal bewegen, so, ne, ob man das auslösen kann. Das war's, ne? Das wollten Sie. Das sollte ich nochmal sagen. Ja, danke schön. Guten Tag, Frau Oberärztin. Guten Tag. Ich habe eben gerade eine Patientin mit Verdacht auf Myokardinfarktus aufgenommen. Kann ich die Patientin Ihnen vorstellen? Gerne. Ja, danke. Moment mal, wenn der Patient einen Myokardinfarkt hat, dann zeigen Sie mir mal bitte das EKG, weil dann muss der Patient ja sofort ins Katheterlabor. Wo ist das EKG? Sie haben gesagt, Sie haben kein EKG geschrieben. Nicht bitteschön. Ja. Ich habe jetzt gesagt, ich stelle jetzt einen Patienten mit Myokardinfarkt vor. Myokardinfarkt heißt Notfall. Patient muss sofort ins Katheterlabor. Wo ist das EKG? Wo hebt der Patient? Was für ein Infarkt ist es? Vorsicht. Okay. Und immer EKG schreiben. Immer. Wenn der Verdacht besteht, dass das ein Myokardinfarkt ist. Wenn Sie die ganze Zeit den Verdacht hatten, dass das ein Myokardinfarkt ist, dann gehört der Patient an den Monitor. Muss an den Monitor. Es muss ein EKG geschrieben werden und es muss sofort Troponin und Herzenzyme müssen abgenommen werden. Und der Patient braucht was an Medikamenten? Er hat keine Allergien. Mhm. Was braucht er? Heparin. Und was noch? Aspirin. Aspisol ist das, ne? IV ist das, Aspisol heißt das. Wenn man es IV gibt, ist es Aspisol. Das IV ist Aspirin. Das ist Aspirin, aber man sagt nicht Aspirin, sondern Aspisol heißt das, das Medikament, was man spritzt. Ja? 250 Milligramm, aber man muss sich ja sicher sein. Warum? Warum ist das schwierig, bei diesem Patienten Aspisol und Heparin zu spritzen? Warum hätte ich ein Problem damit? Also ich persönlich, wenn ich so einen Patienten habe, der sagt, ich habe hier Schmerzen, strahlt so ein bisschen hier oben hin aus, und ich habe den Verdacht, es könnte ein Infarkt sein, habe ich trotzdem immer ein Problem, ich Aspisol und Heparin zu spritzen. Warum? Warum? Kann die Patientin gleichzeitig eine Blutkultur? Ja, genau. Das kann ja auch eine Gastritis oder irgendwas Erosives, keine Ahnung. Ne? Das muss man ja im Hinterkopf haben. Ne? Das weiß man ja nicht. Deswegen, um das herauszufinden, hätten Sie ein EKG schreiben müssen? Ja, ich musste. Okay. Alles klar. Und Sie hätten noch was fragen müssen. Das mache ich immer. Bei jedem Patienten, der sagt, ich habe hier Schmerzen und ich bin mir nicht sicher, ob das, was für ein Infarkt kann es denn sein, wenn er hier Schmerzen hat? Was für ein Infarkt? Entschuldigung, ich konnte nicht. Wenn der Patient hier Schmerzen hat, hier. Ja. Und Sie haben auch den Verdacht, es könnte eine Magenblutung sein. Was für ein Infarkt könnte es denn sein? Hinterwandinfarkt. Ja, genau, Hinterwandinfarkt. Die Hauptdiagnose, Hauptdifferentialdiagnose Hinterwandinfarkt ist Magenblutung zum Beispiel oder Ulkus, keine Ahnung, sowas, ja? Muss ja nicht bluten, aber es könnte ja. Und deswegen müssen wir immer was fragen, wenn wir den Hinterkopf haben, es könnte eine Blutung sein. Was fragen wir immer? Immer. Ich frage immer jeden Patienten, der diese Beschwerden hat, bevor ich Aspisol und Heparin spritze, frage ich immer, wie ist der Stuhlgang? Ist der schwarz? Ich frage immer, ob der Stuhlgang schwarz ist. Haben Sie schwarzen Stuhlgang? Haben Sie Blut im Stuhl? Haben Sie nicht gefragt. Wenn Patient hier epigastrische Schmerzen, ich sage es jetzt mal, das sind ja epigastrische Schmerzen, ne? Wenn der Oberbauch epigastrium, wenn der Patient da Schmerzen hat und Sie drücken und können die Schmerzen nicht auslösen, ja, dann kann es ja sein, wirklich, dass es ein Infarkt ist. Man muss ja im EKG nicht sehen, ne? Man muss ja im EKG nicht sehen, aber sie hat ja Risikofaktoren ganz viele. Und dann frage ich immer, haben Sie schwarzen Stuhlgang, haben Sie Blut im Stuhl? Ne? Und wenn er sagt, nein, alles gut, haben Sie ja gefragt, Sie haben ja gesagt, ob braun. Aber besser ist, wenn man noch fragt, ist der schwarz, weil die wissen das wirklich nicht, ne? Ist der schwarz oder ist der braun, ne? Dann sagen wir, ein bisschen schwarz ist es schon. Und ich hatte auch schon einen Patienten, der hatte eine Magenblutung und einen Hinterwandinfarkt. Gibt es auch. Mhm. Okay, alles klar. Entschuldigung. Nein, Entschuldigung. Das Problem war, was am Anfang konnte ich nicht verstehen, dass der Fall ein MI ist. Und am Ende. MI gibt es in Deutschland. Der Oberarzt versteht MI nicht. Myokardinfarkt. Ja. was wollte ich noch sagen? Sie wollten einen Patienten vorstellen. Hallo, guten Tag, Herr Frau Oberärztin. Ich wollte Ihnen einen Patienten mit Myokardinfarkt vorstellen. Und ich habe gesagt, wo ist das EKG? EKG. Können wir nehmen an, dass ich EKG schreibe? Okay, wir nehmen jetzt mal an, dass Sie eins geschrieben haben. Und wie sieht das EKG aus? Es besteht auf EKG ST-Hebungen. An D2. an des war und af. Wie sollte ich sagen? Genau, Ableitung. Ableitung. Aha. Extremitätenableitung. 2, 3, AVF. Nochmal wiederholen. An den Extremitätenableitungen besteht... Wo? Wo an den Extremitätenableitungen? Wo? Es gibt ja 6 Extremitätenableitungen. Wo? Ableitung 2, Ableitung 3. Okay, an den Extremitätenableitungen D2. Was? Ableitung 2, Ableitung 3. Nur 2 und nur 3 sagen bitte. Okay, Ableitung 2, Ableitung 3 und... AWF. Nein, AWF gibt es nicht. Was? AVF. Okay. Wirklich, ist wichtig. AVF. Nochmal. AVF. An Extremitätenableitungen 2, 3 und AVF. Ja, was ist da? Bestehen ST-Hebungen. Und wo ist der Patient jetzt, wenn der Hebungen hat? Ich habe dann... Also normalerweise hat man Hebungen über den Hinterwandableitungen und die Hinterwandableitungen sind Ableitung 2, 3, AVF und wenn er da hebt, ist das ein klassischer Hinterwandinfarkt. Aber ich würde jetzt der Oberärztin nicht sagen, dass der über der Hinterwandableitung hebt. Erstens, erster Fehler, kein EKG geschrieben. Zweitens, Hebungen würde ich nie sagen, weil dann gehört der Patient sofort ins Katheterlabor. Da können Sie jetzt nicht gechillt hingehen und sagen, ach, ich habe jetzt einen Myokardinfarkt, ich stelle den jetzt mal vor. Dann sagt er, Sie sind schon mal durchgefallen, weil das geht nicht. Ne? Sie können ja sagen, er senkt, kann ja auch Senkungen haben. Ne? Okay. Senkungen kann er auch haben. Oder ja, die Hinterwandableitungen sind ein bisschen auffällig. Ne? Das sind so T-Negativierungen, kann ja alles sein. Ne? Senkungen sind ja auch ein Hinweis dafür. Kann auch ein N-STEMI haben, nicht ST-Hebungsinfarkt. Muss ja nicht ein STEMI sein. STEMI ist ja, wenn er hebt, ne? ST-Hebungsinfarkt, STEMI. Und N-STEMI ist ja, hebt nicht. Also können Sie sagen, im EKG unauffällig, kann ja auch sein. Aber ich würde nie sagen, hebt. Weil dann müssen Sie sagen, der Patient hat gehoben und ich habe ihn sofort ins Herzkatheterlabor gefahren und der wird jetzt gerade kathetert. Dann top. Alles klar, okay. Entschuldigung. Alles ich bin okay. Dann, wir nehmen an, dass ich habe gesagt, dass die Patientin ST-Negativierungen hat. Ja. Die Patientin ST-Negativierungen hat. Ja. Am EKG oder auf EKG? Im EKG. Im EKG. Im EKG. ST-Negativierungen hat. Sie hat seit gestern Abend persistierenden Sunete oder in der Nacht hat sie ist sie mit Schmerzen aufgewacht. Schmerzen aufgewacht. Die Schmerzen strahlen in Brustbein. Sie fühlt die Schmerzen wie Sodbrennen. Sie verspürt die Schmerzen wie Sodbrennen. Sie hatte ähnliche Beschwerden vor 4 Tagen, aber sie sind leicht verschwunden. Sie sind spontan zurückgebildet oder verschwunden, spontan verschwunden kann man auch sagen, ne? Okay. Oder haben nicht lange angehalten, kann man sagen. Die Schmerzen haben nicht lange angehalten, sind spontan verschwunden oder haben spontan sistiert oder sowas, ne? Die Schmerzen haben spontan sistiert. Die Patientin konnte keine Auslöser oder keine Verbindung mit dem Essen genannt. Die Patientin konnte... Keine Verbindung mit dem Essen genannt geht nicht. Nennen. Die Patienten? Ja, genau. Ja. Die Patientin hat kein Fieber, ihr Appetit ist normal. Sie hat gerade Pyrosis und Vomit, nicht Vomitus, Übelkeit, Nausea, Pyrosis und Nausea. Es gibt keine Auffälligkeiten bei Stuhlgang und Urin. Bei ihrem, ja, Stuhlgang und Urin. Es gibt Auffälligkeiten. Bei der Patientin seit 10 die Verbindung ist, ich konnte sie nicht hören. Alles gut, ist alles gut. Alles gut. Mhm. War nicht wichtig. Die Patientin hat Diabetes mellitus Typ 1 seit ihrer Kindheit. Sie spritzt Insulin. Sie hat außerdem Dyslipidämie und sie nimmt dagegen Simvastatin 20 Milligramm und Ezetimibe 10 Milligramm seit 10 Jahren. Sie hat Tonsillektomie und Kaiserschnitt vor 15 Jahren. Die Operationen waren komplikationslos. Die Patientin hat leichte Laktoseintoleranz, deswegen vermeide sie laktoshaltige Ernährungsmittel. Ernährungsmittel, nicht Ernährungsmittel. Ernährungsmittel ist wieder was anderes, Nahrungsmittel. Nahrungsmittel. Okay. Oder, ja genau, Nahrungsmittel. Sie ist vollständig geimpft. Die Patientin raucht seit 20 Jahren. Wie viele Päckchen sind das? 40 Päckchen ist das. Sie hat keinen Kontakt mit den Drogen und sie trinkt keinen Alkohol. Sie ist verheiratet und sie hat eine Tochter. Sie ist Friseurin vom Beruf und gerade hat finanzielle Probleme. Als Stressfaktor. Ihre Mutter ist mit 60 am Myokardinfarktus gestorben. Nicht Myokardinfarkt. Ja. An Myokardinfarkt gestorben. Ihr Vater ist gesund. Er hat Glaukom und arterielle Hypertonie. Anhand anamnestischen Angaben vermute ich bei der Patientin ein Myokardinfarkt, dafür ja, Schmerzen, brennende Schmerzen, brennende und in den Thorax strahlenden Schmerzen sprechen. Mit Thorax ausstrahlende Schmerzen, sprechen. Wie kommen Sie denn darauf, dass das ein Infarkt ist? Weil die Patientin ich gehe davon aus, dass die Patientin, weil die Patientin Diabetes mellitus Typ 1 hat, ihre Schmerzen sind ne söylemek istiyorsunuz? Diabetes mellitus stumm Schmerzen. Diabetische Neuropathie hat sie, deswegen sie hat keine richtigen Schmerzen. Doch, sie hat ja Schmerzen, sie hat ganz starke Schmerzen. Oder ich würde sagen, dass als Risikofaktoren als Diabetes mellitus und Zigarettenkonsum und Hyperlipidämie eine Rolle. Aber stummer Infarkt bedeutet, sie hat keine Schmerzen. Und wenn sie Schmerzen hat, kann das kein stummer Infarkt sein. Das geht nicht. Ne? Auch wenn sie einen Typ 1 Diabetes hat, sie hat doch Schmerzen. Also Polyneuropathie kann ja nicht sein in dem Fall, weil sie hat ja Schmerzen. Sie hat ja starke Schmerzen, auch wenn sie Diabetikerin ist. Aber sie hat ein sehr hohes kardiovaskuläres Risikoprofil. Ne? Sie hat viele Risikofaktoren. Sie hat viele kardiovaskuläre Risikofaktoren. Langjähriger insulinpflichtiger Diabetes mellitus. Ist lange her, also langjähriger insulinpflichtiger Diabetes mellitus ist ein großer Risikofaktor. Dann hoher Nikotinkonsum, starker Nikotinkonsum. Wie viel? 40 Päckchen. Und sie ist erst 47 Jahre alt. Ne? 40 Päckchen Nikotin, langjähriger insulinpflichtiger Diabetes mellitus und familiäre Disposition, familiäre Belastung. Ne? Die Mutter ist am Infarkt gestorben und zwar mit 60, nicht mit 80. Das zählt noch als jung, gell? Mutter, und das ist schon ein sehr hohes kardiovaskuläres Risikoprofil. Plus habe ich gesagt, dass sie hohes Cholesterin hat. Und ich habe es betont, weil ich gesagt habe noch, sie nimmt Medikamente ein. Das heißt, es muss hoch sein, dass der Arzt ihr mit 47 noch Medikamente gegeben hat. Ne? Muss sie ja auch haben, ne? Wenn sie Diabetes und so hat. Sie ist ja ein Hochrisikopatient. Deswegen braucht sie das auch. Das heißt also vier ganz große Risikofaktoren. Allein dieses kardiovaskuläre Risikoprofil, auch wenn das EKG unauffällig ist, ne, und diese Schmerzen, die nicht aufhören, sollten einen dazu verleiten, dass es auch eine Hinterwand-Ischämie sein kann. Muss ja nicht ein STEMI sein. Es kann ja auch ein Endstemi sein. Ja? Mhm. Und was muss man dann abwarten? Was muss man dann ganz schnell haben? Der EKG. Und EKG haben wir ja gesagt, da ist nichts, sieht man nichts. Was muss man dann noch haben? Ja, wir müssen Blut abnehmen und Kardiakenzyme bestimmen. Herzenzyme, nicht Kardiakenzyme, Herzenzyme bestimmen. Herzenzyme bestimmen. Welche? Troponin? Troponin ist kein Enzym. Troponin ist ein Protein. Hm. Das Troponin und CK und CKMB, ne? Die drei. Mhm. Aber Troponin ist kein Enzym. Troponin müssen wir machen und die Enzyme CK und CKMB müssen wir machen. Ne? Mhm. Und wenn er jetzt ein hohes Troponin hat, sie, und CK ist normal, hat sie dann keinen Infarkt? Nein, wir können das nicht sagen. Vielleicht ist es Fensterperiode. Nein, Troponin reicht aus. Wenn das Troponin erhöht ist, ist es ein Infarkt. Ja? Okay. CK muss nicht positiv sein. Das ist halt ein, ne? Ist halt ein kleiner Infarkt. Wenn CK nochmal ist, ist halt ein größerer Infarkt. Aber Troponin erhöht ist schon eine Ischämie, ist schon ein Infarkt. Ja. Mhm. Und okay, das wollte ich noch sagen. Und was sieht man im EKG bei ihr? Wo sind die Hebungen? Nochmal sagen, wo müssten die EKG-Veränderungen bei ihr sein? So, jetzt. Extremitätenableitungen. Oder guck mal. Wenn dir das schwerfällt, Extremitätenableitungen zu sagen, dann sagst du einfach in den Ableitungen. In den Ableitungen 1. Nein, nein, nicht 1. Wo? Ich sag nur erstens, zweitens, drittens. So, wo sind die Ableitungen? Wo sind die pathologisch bei ihr? Zweitens und? Ableitung 2. Ableitung 2 und 3. Ja, und? AVF. Ja. Wo kann, ja, ist egal. Ist ja keine Erkenntnisprüfung. Aber warum? Weil wir von einem Hinterwandgeschehen ausgehen, ne? Weil Hinterwand tut da immer weh. Okay. Und was können wir jetzt noch machen? EKG-Schreiben, Herzkatheterlabor. Nein, Herzkatheterlabor noch nicht. So schnell geht das nicht. Okay. EKG, weil wenn sie im EKG hebt, dann muss sie ins Katheterlabor. Sofort. Wenn EKG nicht hebt, warten wir Labor ab. Okay? Okay. Und was können wir in der Zeit noch machen, bis das Labor da ist? CKMB, Myoglobin. Haben wir doch schon gesagt. Echokardiographie. Ja, Echokardiographie, weil da sieht man ja auch schon ein bisschen was, ne? Wandbewegungsstörungen, eingeschränkte Pumpfunktion vom Herzen. Okay, sehr gut. Und aber es könnte ja auch etwas ein Ulkus sein. Woher wissen Sie, dass das kein Ulkus ist? Was ist das? Kann man wissen. Ja, ohne Gastroskopie kann ich nicht sicher sein, dass es Ulkus ist. Genau, das nicht. Wissen wir nicht. Aber wir würden trotzdem erstmal, wenn sie keine Blutung hat, also wenn sie keinen Teerstuhl hat, keine Blutung hat und wenn sie keinen Druckschmerz hat, wenn man draufdrückt und wenn es nicht nahrungsabhängig ist, bei dem kardiovaskulären Risikoprofil liegt es ja nahe, dass es eine KHK ist. Das wiederholen Sie jetzt mal, was ich jetzt gesagt habe. Warum denken Sie, dass es eher vom Herzen kommt und nicht vom Magen. Wenn die Patientin an der Magen... Weil, sie müssen jetzt sagen, weil. Weil die Patientin... Weil die Patientin keinen Drückschmerz an der Magen hat. Im Epigastrium, nicht Magen, im Epigastrium. Kein Drückschmerz im Epigastrium, keine Blutung. Keine Blutung? Nee, das können Sie nicht sagen. Keine Blutungszeichen können Sie sagen, aber keine Blutung dürfen Sie nicht sagen. Okay. Keine Blutung, klinisch keine Blutungszeichen, denn was sind Blutungszeichen? Was? Tachykardie, Hypot. Was sind Blutungszeichen? Teerstuhl, Blut im Stuhl. Erstmal. Okay. Keine Blutungszeichen. Das sind die Zeichen, ne? die man sieht. Makroskopisch. Okay, wiederholen nochmal. Warum denken Sie, dass das vom Herzen kommt? Weil die Patientin keine Blutungszeichen und keinen Drückschmerz im Epigastriumbereich hat. Und? Warum noch? Und warum? Und weil sie ein sehr hohes kardiovaskuläres Risikoprofil hat. Was für eine Herzischämie stimmt, spricht. Gehe ich davon aus, dass es eine KHK ist. Nochmal alles von vorne wiederholen. Weil die Patientin keine Blutungszeichen. Klinisch keine Blutungszeichen. Was meinen Sie mit Blutungszeichen? Kein Blutungszeichen. Ich meine kein Teerstuhl oder ja, oder Teerstuhl. Oder aber auch Hämatemese. Hat sie nicht. Super. Und was noch? Warum glauben Sie noch? Kein Drückschmerz. Sie hat auch kein Drückschmerz in Epigastrium. Und was noch? Und sie hat ein Hochrisikoprofil. Und die Schmerzen sind nicht nahrungsabhängig, ne? Und die Schmerzen sind nicht nahrungsabhängig. Und sie hat ein Hochrisikoprofil zum Koronarherzkrankheit. Kardiak will ich nie wieder hören. Nie wieder. Kardiak will ich nicht hören. Kardiak gibt es im Deutschen nicht. Okay. Koronarherzkrankheit. Ja, sehr gut. Hochrisikoprofil auf Koronarherzkrankheit. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Patientin sehr gut, super, Myokardinfarkt hat. Myokardinfarkt oder Durchblutungsstörung am Herzen hat. Ne? Myokardinfarkt wissen wir ja noch nicht, aber sehr gut. Ne? Ischämie hat. Ischämie hat. Sehr gut, super. Okay, gut gemacht. Mit Ihrer Hilfe, vielen Dank. Ja, nein. Ich war ein bisschen streng, aber das ist wirklich wichtig. Ne? Wenn man nachher, wenn man die Herzkatheteruntersuchung gemacht hat, nehmen wir mal an, haben wir oft, alles ist typisch, hohes kardiovaskuläres Risikoprofil und dann machen wir die Herzkatheteruntersuchung, alles unauffällig. Was machen wir dann? Herzkatheteruntersuchung, alles unauffällig. Was machen wir dann? Oh. Dann machen wir eine Magenspiegelung noch, bevor wir den Patienten nach Hause schicken. Okay? Erst dann, alles klar. Okay. Wenn der Patient, jetzt kommt noch was anderes. Das ist jetzt schwierig. Wenn der Patient Teerstuhl hat und der HB ist bei 9 und er war vor einem Monat im Krankenhaus, da war der HB 14. Und jetzt ist der HB 9, er hat Teerstuhl und hat auch ganz starke EKG-Veränderungen. Was machen Sie zuerst? Herzkatheter oder Magenspiegelung? Es hängt davon ab, ob die Herzenzyme erhöht sind. Nee, da muss man den erstmal spiegeln. Weil ich meine, wenn man Herzkatheter macht und der ist hochpathologisch, dann muss man Blutverdünnung geben. Ja, aus immer noch deswegen muss man, dann muss man erst Magenspiegelung klippen und dann die. Okay. Tut mir leid, noch Fragen? Okay, klar. Ich wollte was sagen. Also die Dankeschön, Aussprache, es war sehr, Also ich wollte jetzt mal was sagen. Die Anamnese war super. Deutsch ist super, wirklich sehr gut. Ganz super. Deutsch, Ausdrucksweise, das Sprechen, Anamnese, super. Aber Sie müssen ein bisschen mehr bei der Differentialdiagnose und Untersuchung nochmal, also wo tut es weh, wenn ich drauf drücke, tut es weh. Und haben Sie Teerstuhl oder ne, sowas, ein bisschen sowas mehr fragen. Aber sonst war alles gut. Ne? Muss ich sagen. Ja. Ja, danke schön. Gerne. Es war sehr gut. Danke. War super, wirklich. War okay.